Wir sagen ihm an, was er tun und lassen soll. Ich bin mein eigener Herr. Diese Worte sind für die, die das nicht kapieren. Passen mich ihnen nicht an und niemals so imponieren. Machen nur das, was mir gefällt, all das, was richtig halte. Und weil damit auf die Schnauze, muss ich immer dafür zahlen. So ist der Lauf der Dinge, auch du wirst mich nicht ändern. Lern aus meinen Fehlern, nur die werden mich verändern. So ist der Lauf der Dinge, auch du wirst mich nicht ändern. Lern aus meinen Fehlern, nur die werden mich verändern. Wenn du es verlernst zu diskutieren, wann an der Schnauze redest. Ich weiß, wo es zu gebrauchen, mein Freund, dann fang an zu beten. Wenn du auf eigenen Beinen stehst und jeden Halt verlierst, wieder ein Ausweis, dann tu was oder krepiere. Mach's nicht, veränder dich, sei endlich du selbst. Schaff dir deine eigenen Welt, du selber die Weichen stellst. So ist der Lauf der Dinge, auch du wirst mich nicht ändern. Lern aus meinen Fehlern, nur die werden mich verändern. So ist der Lauf der Dinge, auch du wirst mich nicht ändern. Lern aus meinen Fehlern, nur die werden mich verändern. Lern aus meinen Fehlern, und die werden mich verändern.